Sophie Lechner, Wien 23, Maurer Lange Gasse 90, Wohnung von Sophie Lechner. Sophie Lechner wurde am 3.10.1880 geboren. Über ihr Leben ist nichts bekannt. Sie wurde von Maurer in eine Sammelwohnung in Wien 2, Adamberger Gasse 7, / 10, zwangsübersiedelt. Von dort wurde sie am 31.08.1942 mit dem Transport 39, Zug DA-225, von Wien nach Maletrostinek in Weißrussland mit der Nummer 676 deportiert. In Maletrostinek wurde sie am 4.09.1942 ermordet.